Guten Abend. Angekündigt ist es hier als Buchvorstellung. Und wie es mit solchen Ankündigungen immer, fast immer so ist, das Buch ist nicht fertig. Aber es wird in diesem Jahr noch erscheinen. Es geht um ein Buch über Sartre. Und daraus stelle ich einen Teil vor. Ich kann das natürlich nicht ganz vorlesen. Und zwar einen Teil aus der Mitte. Und deswegen ist es etwas schwierig, weil dieses Buch zwar nicht systematisch aufeinander aufbaut, aber trotzdem in den Begriffen vorher erklärt hat, was jetzt, was ich hier vorlese, halt ja, nicht ja, diese Erklärung eigentlich voraussetzt. Deswegen muss ich, ja, weil ich auch überhaupt nicht weiß, wie viele Vorkenntnisse es überhaupt gibt zu Sartre, weil Sartre selber wird vorher abgehandelt, wie viele Vorkenntnisse über Sartres Philosophie überhaupt vorhanden sind, damit man das einigermaßen nachvollziehen kann, was ich dort gleich vortragen werde. Muss ich ein paar Bemerkungen vorausschicken und außerdem meinen Vortrag werde ich dann, wenn ich meine, es setzt zu viel voraus, ein bisschen mündlich erläutern, wo ich so denke, das müsste man wissen, um das zu verstehen. Also was man von Sartre eigentlich weiß, ist, dass im Zentrum seiner Philosophie die Freiheit steht. Das Problem dabei ist, dass man immer von einem Begriff von Freiheit ausgeht dabei, wie wir ihn hier im umgangssprachlich, in der Politik, in der sonstigen Philosophie immer verwendet, so als einen emphatischen Begriff, als etwas grundsätzlich Positives, also als Freiheit, die erst noch durchgesetzt werden muss gegenüber den Herrschenden und so weiter. Um diesen Begriff von Freiheit geht es Sartre nicht. Das muss man eigentlich immer voraussetzen. Die Freiheit, um die es ihm geht, ist, um es jetzt überspitzt und ganz auf den Kern zurückzuführen, die Reflexionsfreiheit, die Freiheit, die ich in meinem, wie ein jeder in sich, in seinem Denken hat, zum Beispiel mit irgendeinem Begriff irgendeinen Inhalt zu verknüpfen und so weiter. Es ist erstmal nur eine Reflexionsfreiheit, die, wenn sie in die Wirklichkeit kommt, immer, bei Sartre praktisch, immer negiert wird. Also es gibt auch keinen Trieb zur Freiheit, keinen Drang, geschichtlichen Drang zur Realisierung von Freiheit, sondern es geht allein immer um diese, sagen wir es einfach mal so, Denkfreiheit. Demgegenüber steht bei Sartre die Situation. Situation ist praktisch das, was Marxisten oder sie unter Gesellschaft verstehen. Der Einzelne ist immer in Situationen gestellt, die er hervorgebracht hat oder die ihm auferlegt sind. Und dieses Verhältnis von der Freiheit des Einzelnen zu der Situation, in der er gestellt ist, ist nicht, es gibt keine logischen Beziehungen dazwischen. Das ist ein Bruch. Also wenn man Sartre wie Adorno zum Beispiel oder Marcuse kritisiert, dann, jetzt komme ich mal einfach, setze ich das mal in den Raum, dann reden sie immer von der Freiheit in der Gesellschaft, in der Situation, die für Sartre aber immer erst noch ein Problem ist, insofern als man zeigen muss, wie die Freiheit, die ich im Denken habe, so in die Situation eingebunden ist, dass sie sich als negative, als Unfreiheit, Zwang, Notwendigkeit und so weiter darstellt. Also das erstmal zu dem einen, zu Sartre. Das andere ist eben, wie ich an die Sache rangehe. Und für mich gibt es eben zwei grundsätzlich verschiedene Arten zu denken, philosophisch, in der Philosophiegeschichte, 2500 Jahre. Die eine ist die ontologische. Diese ontologische fragt nach bestimmten Inhalten, die allgemein sind, ob es meinetwegen die Natur als Inhalt, als allgemeinen Inhalt gibt, in die der Mensch eingeordnet ist, aus der heraus sich das, was wir sind, bestimmt. Und dieser Ontologie steht die Transzendentallogik von Kant begründet, kann man nicht sagen, aber von Kant am besten ausgeführt, von Hegel weitergeführt, entdeckt irgendwann im Ende der Scholastik, Beginn der Neuzeit, wo es nicht um das Sein eines Inhaltes geht, das Sein eines Inhaltes zu bestehen, der aus dem heraus wir uns bestimmen, sondern der zentrale Begriff seit Hegel oder mit Hegel dieser Transzendentallogik ist der Vermittlung, also Positivität und Negativität müssen sich vermitteln, Sein und Werden müssen sich vermitteln. Bei Marx Gebrauchswert und Tauschwert müssen sich vermitteln. Das ist das eine. Aber eben mit dieser Vermittlung ist es auch nicht weit her, wie Marx dann zeigt. Daraus kann man auch keine Philosophie ableiten, die alles systematisch durchdringt. Bei Marx, wenn man sich den ersten Band des Kapitals nur des Inhaltsverzeichnisses mal anguckt, geht es dauernd um Formen. Und das geht auch auf Kant zurück, aber auch auf Aristoteles und so weiter und so fort. Das muss ich jetzt alles erstmal so dahingestellt sein. Nur mein Weg ist es eben, in diesem Buch diese Ontologie, die ich Sartre gleich vorwerfen werde, also die alte Form nach dem Sinn eines Seins, nach der Logik eines Seins zu fragen, dass das Sein ein allgemeines ist, aus dem heraus sich Menschsein ergibt und so weiter und so fort. Das ist ein Problem, aber für mich ist der Marx'sche Umweg, in Anführungszeichen, über die Form das zentrale Moment, dass die Probleme, die Sartre hat oder bekommt, die ich ihm gleich vorhalten werde, dass man die anders lösen kann. Darum geht es in meinem Buch. So viel zur Voraussetzung. Ich hoffe, dass das nicht allzu schwer wäre und dass ihr euch daran oder Sie sich daran erinnern, wenn das, was ich jetzt vorlese, sich darauf bezieht. Also es geht hauptsächlich in diesem Mittelteil, den ich habe, um eine Kritik an Sartre, aus der heraus ich dann am Ende den Versuche, diese Kritik produktiv für die kritische Theorie herauszufinden. Und bevor ich jetzt diese Kritik an Sartre formuliere, auch um das Verständnis ein bisschen zu erleichtern, erzähle ich erstmal etwas über Sartres Kritik an Hegel. Das Hauptwerk von Sartre, das Sein und das Nichts, sollte auch als Kommentar und Kritik, besonders das Herrschaftsknechtschaftskapitel in Hegels Phänomenologie, gelesen werden. In einem für sein Hauptwerk zentralen Abschnitt, in dem es um das moderne, romantische Liebesideal geht, bringt Sartre ausdrücklich einen Hinweis auf die Ausführungen Hegels aus jenem Kapitel an, was ungewöhnlich ist, denn ansonsten verweist er in seinen Texten selten auf die Autoren, mit denen er sich gerade beschäftigt. Sartres Ziel ist es in diesem Abschnitt, wo es darum geht, die Prozesse zu erfassen, die ablaufen, wenn zwei Subjekte, bei Hegel zwei Bewusstseine, aufeinandertreffen, dessen, also Hegels, Logik zu Fall zu bringen oder, in den Worten von Marx, Hegel vom Kopf auf die Füße zu stellen. Sartre folgt dabei zunächst Hegel insoweit, dass der Begriff der Anerkennung die Grundlage dafür bereitstellt, die Vorgänge in diesem Zusammentreffen erkennen zu können, aber damit ist der Vorrat an Gemeinsamkeit auch schon erschöpft. Für Hegel erzeugt die Anerkennung durch den anderen im Bewusstsein eine Reflexion auf es selbst. Sie markiert bei ihm den Übergang zum Selbstbewusstsein, das, da es sich in der Konfrontation mit einem anderen verdankt, das einzelne Ich, auch bei Hegel zunächst völlig freie Ich, von nun an zwingt, in einem sich als Einzelnen überschreitenden Allgemeinen zu bewegen. Es handelt sich, verkürzt und überspitzt ausgedrückt, bei dieser Anerkennung um die Geburtsstunde des Geistes, eines Dritten also, das von nun an alle Entäußerungen des Einzelnen durchdringt und in das vor allem die von Sartre ja so hochgehaltene Reflexionsfreiheit, das habe ich vorhin erläutert, und in das vor allem die von Sartre hochgehaltene Reflexionsfreiheit eingeht, die darin aufgehoben und von nun an vom Allgemeinen, Marxisten würden jetzt sagen, gesellschaftlich bestimmt wird. So interessant es wäre nachzuzeichnen, wie geschickt der Protestant Hegel gerade in diesem Kapitel katholische Theologie in eine Ontologie des Kapitals transformiert, wir müssen uns hier auf Sartre konzentrieren. Er kann Hegels Übergang ins Allgemeine unmöglich akzeptieren. Um Hegel zu umgehen, was heißt dessen Übergang vom Besonderen in ein Allgemeines als überflüssig nachzuweisen und dennoch zeigen zu können, wie es zu Herrschaftsbeziehungen unter den Subjekten kommen kann und muss. Denn darum geht es Hegel in diesem Kapitel. Der Übergang in ein Allgemeines ist Resultat eines Kampfes auf Leben und Tod. Anerkennung des Herrn durch den Knecht heißt bei ihm nichts anderes, als das Resultat dieses Kampfes aus Furcht vor dem Tod zu akzeptieren. Um also auch zeigen zu können, dass schon diese Konfrontation zweier freier Bewusstseine aufeinander zu Herrschaftsbeziehungen führen, nimmt Sartre sich einen idealen Sonderfall der Logik Hegels vor. In der Liebe haben zwei Subjekte entschieden, sich gegenseitig als Freie anzuerkennen. Der eine will den anderen somit nicht zum Objekt, zum Herrn oder Knecht machen. Eine solche Liebe ist jedoch in zweifacher Hinsicht unmöglich. Die beide hängen Hegels Konstitution eines Dritten in diesem Verhältnis als unnötig erscheinen lassen, denn sie ergibt sich für Sartre aus der Relation unmittelbar. Zum Ersten, so sehr ich mich auch bemühe, mir wird es nicht gelangen, den Widerspruch aufzulösen, der darin besteht, dass der, der liebt, vom anderen wollen muss, auch ihn, wie vorausgesetzt, aus Freiheit zu lieben. Die Freiheit geht in der Liebe also auf ein Verlangen, das die Liebenden aufeinander ausüben, über, und dieses Verlangen ist natürlich naturgemäß, dieses Verlangen negiert naturgemäß die Freiheit des anderen. Auch eine masochistische oder sadistische Haltung, wie extrem auch immer, führt aus dieser Aporie nicht hinaus. Indem etwa der Masochist sich zum Objekt des anderen freiwillig macht, bringt er diesen anderen dazu, ihn als Objekt zu betrachten und verletzt somit von sich aus schon das vorausgesetzte Liebesideal. Von diesem Sonderfall ausgehend und auf alle Subjekt-Subjekt-Beziehungen verallgemeinert, so wichtig und zentral die Anerkennung durch andere für jedes Subjekt, um leben zu können, auch sein mag, für Sartre in den Blick gefasst, indem ich mich im anderen entdecke, was bei ihm so weit geht, dass Leben für ihn nichts anderes heißt, als sich anzupassen, da es sonst nicht zur unbedingt notwendigen Anerkennung kommt. Um zeigen zu können, wie sich in allen Beziehungen Herrschaft herausbildet, benötige ich die Hegelsche Begriffslogik nicht, dazu reicht es hin, das einzelne Bewusstsein, wie von Hegel in den Passagen zuvor in dem hier zur Debatte stehenden Kapitel auch zugestanden, als frei anzuerkennen. Zum Zweiten, als Ideal schwebt den Liebenden ja vor, ineinander zu verschmelzen und darin ein Absolutes zu konstituieren, in das sie gemeinsam aufgehen. Aber erst recht diese Vorstellung von einem Dritten, das sich im Außen der Konfrontation bilden soll, geht auf Kosten der Freiheit. Im Falle des vollständigen Erreichens des Ideals verschwindet beider Freiheit überhaupt. Auf diese Weise jedenfalls gelingt Sartre der Nachweis, dass die Hegelschen Vermittlungsbegriffe, die sein gesamtes System durchziehen, zur Analyse von Situationen logisch nicht notwendig und praktisch in Illusionen aufgehen. Also nicht notwendig sind und praktisch in Illusionen aufgehen. Eine Praxis, die derartige Vermittlungen hypostasiert, kann sich auf logische Folgerechtigkeit nicht berufen und also nicht allein, und dieser Satz ist jetzt für Sartre zentral, wie der Nationalsozialismus in seiner Berufung auf das Volk schon aus ist eben schon nicht allein, wie der Nationalsozialismus in seiner Berufung auf das Volk schon aus moralischen Gründen falsch. Man muss sich eben vorstellen, dass Sartre sein Buch 1943 schreibt, wo die Gesellschaft nicht nur in Frankreich, aber für ihn natürlich besonders in Frankreich, vollkommen zusammengebrochen ist. Und für ihn sind diese Art von Vermittlungen, er sagt jetzt zwar nicht, dass Hegel schuld am Nationalsozialismus wäre oder so etwas, sondern ist ein Denken für den Nationalsozialismus zentral, dass eben diese Vermittlungen, die in den Beziehungen entstehen, dieses Dritte, was dort entsteht, so hypostasiert zu Transzendentalien aufbläst, wie dem Volk und so weiter, das, was diese Katastrophe verschuldet hat. Wenn es Vermittlungen im hegelschen Sinne real dennoch geben sollte, und das ist jetzt auch sehr wichtig, dann wäre deren Existenz erst noch nachzu beweisen. Der das behauptet, ist Sartre gegenüber jedenfalls beweispflichtig. Und in meiner Kritik, was ich heute jetzt nicht mache, was dann hinterher folgt, geht es genau darum, diesen Beweis zu führen, dass es solch ein Drittes gibt. Aber da komme ich dann hier nur andeutungsweise immer wieder zurück. Es ergibt sich aus dem hier bis hier entwickelten, sofern das scheint, eine Gemeinsamkeit zwischen dem Hegel-Kritiker Sartre und dessen Hegel-Kritik natürlich nicht teilenden Adorno in ihren Unterschieden. Die Versöhnung des Verschiedenen bei Adorno, trotz der prinzipiellen Ungleichheit der Einzelnen bei Sartre, trotz der Fiktionalität wahrer Liebe, steht ungeachtet ihrer, sei es praktischen, sei es logischen Unmöglichkeit, im Zentrum allen Handelns der Subjekte. Daran kann kein Philosoph, kein Logiker etwas ändern und warum sollte er auch? Der Einzelne kann sich noch so gewiss sein, dass er scheitern wird. Jede Praxis beruht auf der unaufhebbaren Diskrepanz, Verschiedenheit aufheben zu müssen, sie aber nur synthetisch bzw. sartrisch formuliert, in ihrer Intensität progressiv verringern, nie aber beseitigen zu können. Wie ja auch der eigene Tod als Ende jeder Möglichkeit für Erfahrung zwar gewiss ist, aber man daraus unmöglich, wie Heidegger folgern kann, man solle ihn auch als sein Sein im Diesseits annehmen, kann die logische und praktische Gewissheit des Scheiterns, der Versöhnung, der Liebe, einen Grund dafür abgeben, dass das Ziel, auf das Ziel selbst zu verzichten, denn das bedeutete den Verlust aller Erfahrungsmöglichkeiten, also den Tod schon im Leben. Identität ist der Tod, so lautet das Diktum Adornos, das diesen Komplex in seiner Gesamtheit auf den Punkt bringt. Der Unterschied zwischen Adorno und Sartre liegt darin, dass dieses Scheitern bei jenem seine Notwendigkeit in der Praxis erfährt, bei Sartre dagegen schon im Vorhinein logisch begründet wird. Diese logische Begründung verdeckt die Gemeinsamkeit Sartres mit Adorno. Etwas logisch Unmögliches auch nur zu versuchen, scheint unsinnig. Diese Logik ist auch und gerade bei Sartre nicht anders als bei Adorno keine die Gesellschaft transzendierende Instanz, sondern immer ihren Inhalten, das heißt der Erfahrung immanent, in den Worten Adornos sedimentierter Inhalt. Mit dieser Negativität aller gesellschaftlichen Beziehungen die sich aus ihrem nicht aufhebbaren Bezug auf die Freiheit konstituiert. Und ich erinnere daran, was ich gesagt habe, dass Freiheit bei Sartre kein emphatischer Begriff ist. Ist von Sartre jedem Denken ein Riegel vorgeschoben, das, wie die christlich-ethische, esoterische Fassung eines Entdeckens des Anderen in mir oder zwischen die Subjekte einen normativ zu begründenden Dialog oder wie die Systemtheorien Kommunikation als Medium schaltet, was logisch zu den falschen Verallgemeinerungen führt, die in der Behauptung der Existenz eines An und Für sich gipfelt, durch das hindurch die Subjekte sich von ihrer Freiheit unbeeinflusst aufeinander beziehen würden und deren Sein bestimme. Zwar ließe sich diese Kritik Sartres an einem derartigen Strukturalismus auch auf der Basis der heideggerischen Existenzialontologie formulieren. Es gibt schließlich eine Verdinglichungskritik, die sich mit gutem Recht auf Heidegger berufen kann. Das ist eine Kritik, die Vermittlung mit Verdinglichung unmittelbar gleichsetzt. Das jedoch kann man Sartre nicht vorhalten. Er kennt den Marxischen Verdinglichungsbegriff, in dem Relationen wie Dinge erscheinen und als solche, wie etwa das Geld, zu realen Vermittlungen werden, anders als Heidegger gar nicht. Und setzt Verdinglichung, wo er diesen Begriff verwendet, fälschlicherweise mit Vergegenständlichung, die Verwirklichung einer Idee etwa in der Arbeit, umstandslos gleich. Aber diese Unkenntnis ist verzeihlich, denn gemeinsame Sache mit Heidegger zu machen, bleibt ihm somit, wenn auch ungewollt, auch in der Verdinglichungsproblematik fremd. Als Grundlage von Gesellschaftlichkeit, und auch die wird von Sartre für unmöglich erklärt, wurde in der Nachfolge von Habermas, besonders von Axel Honneth, die gegenseitige Anerkennung in den Rang eines normativen Dritten erhoben, aus dem heraus Gesellschaft sich organisiere, beziehungsweise organisieren sollte. Übersehen wird dabei, dass es bei dieser Anerkennung auch und gerade schon bei Hegel um die Respektierung eines bestimmten Status geht, der die Anerkennung des anderen als Subjekt, wie man selbst, zwar voraussetzt, sich damit aber keinesfalls begnügt, wie Sartre. Deswegen verlangen autoritäre Charaktere, vor allem die mit sogenannten islamimmigrantischen Hintergrund, dass man ihnen Respekt entgegenbringe, das heißt ihren Status als Familienoberhaupt, nützliches Glied der Gesellschaft und so weiter anerkennt, womit sie sich dagegen wehren, als bloßes Subjekt, was tatsächlich nichts weiter hieße, als ein Bewusstsein seiner selbst zu besitzen, betrachtet zu werden. Diese gegenseitige Anerkennung durch ein Drittes hindurch funktioniert nur, wenn dieses von außen hinzukommt und nicht, wie bei Hegel noch, als Selbstbewusstsein von innen heraus sich entfaltet. In der Soziologie ist die äußerlich bleibende Dritte der Diskurs, die Kommunikation oder sonst ein Medium. Ansonsten ist es das Recht, die Politik und so weiter. Mit Sartre lässt sich unmittelbar, das heißt auch ohne Rückgriff auf Hegel, nachweisen, dass dieses hinzutretende Dritte immer hochproblematisch, im Grunde bezogen auf die ja normativ postulierte gegenseitige Anerkennung als Gleichfreie, eine theoretische Konstruktion darstellt, die davon abstrahiert, dass die Möglichkeit und Bereitschaft zur Herrschaft aus den Beziehungen der Einzelnen untereinander nicht wegzudenken ist und alle Konstruktionen eines jenseits von Machtbeziehungen angelegten Dritten deshalb die gesellschaftliche Wirklichkeit verfehlen müssen. Und der Prototyp eigentlich für dieses falsche Verständnis von Vermittlung wäre Habermas' Rede vom herrschaftsfreien Diskurs. Hinzu kommt, was bei Hegel ja die zentrale Rolle spielt, dass im Hintergrund, besser müsste man wohl sagen, im historischen Untergrund, einer jeden gesellschaftlichen Beziehung immer die Drohung steht, die Anerkennung des jeweiligen Status mit Gewalt durchzusetzen. Ohne diese, wie latent auch immer vorgetragene Drohung, würde die Hegelsche Dialektik ebenfalls gar nicht erst funktionieren. Von solchen Drohungen ist in den normativen Theorien heutzutage generell keine Rede mehr. Sie wird axiomatisch ausgeschlossen oder der Verdrängung anheimgegeben. Bei Sartre hingegen stellt die Gewalt in den Beziehungen zwischen den Subjekten weiterhin eine ständige Herausforderung dar. Bei ihm allerdings wird die Organisierung der staatlichen Gewalt nicht in ihrer Objektivität, die erkennt er natürlich an, aber in ihrer Autonomie von den Subjekten zum nicht erfassten Problem. Aber das verweist auf Sachen, die ich dann später und nicht heute Abend erkläre oder erläutere. Zum Abschluss kann man eben sagen, man könnte jetzt versuchen, Sartres Hegel-Kritik im Sinne von Hegel zu verteidigen, dass er den falsch kritisiert oder umgekehrt, das weiterführen. Ich glaube aber, ich könnte sagen zu können, dass das doch letztlich auf so eine Art von Hornberger Schießen hinausläuft. Auf jeden Fall legt Sartre seinen Finger auf eine Wunde des hegelischen Systemgedankens, nämlich in diesem Übergang vom Besonderen hin zum Allgemeinen. Und deswegen will ich auch mit meiner Kritik an Sartre anders vorgehen, als ihn jetzt über Hegel hindurch mit Hegel zu verteidigen. Und bei mir, wie vorher gesagt, soll das Ganze über den Formbegriff, wie er von Marx im Kapital verwendet wird, wenn er von Wertform, Geldform, Lohnform, Zinsform und so weiter schreibt. Wobei natürlich zu berücksichtigen ist, der Philosoph Sartre kennt die mit diesem Formbegriff, der sich auch wie die Ontologie von Aristoteles herleitet, die damit verbundene von Kant offengelegte erkenntnistheoretische Problematik, weiß um dessen Fallstricke Bescheid und so kennt er, anders als die meisten Marxisten, allerdings ohne das marxische Anliegen verstanden zu haben, das Grundproblem, das Marx sich mit seinem Formbegriff eingehandelt hat. In seiner Rezension zu Girardus, die Auserwählten etwa, bringt Sartre diese Problematik, die im Formbegriff steckt und die wirklich darin steckt, auf den Punkt. Nachdem er Girardus in hohen Tönen für seinen Aristotelismus, besonders im Hinblick auf den Formbegriff, gelobt hat, ein Lob, das für Sartre im Übrigen im Gleichklang mit Adorno bedeutet, dass es einem Autor gelungen sei, hinter seinen Fiktionen zu verschwinden, was keinesfalls zu verwechseln ist mit dem postmodernen Irrglauben, der Autor sei nicht der wahre Produzent seiner Texte, beendet er diesen Aufsatz mit dem Satz, vielleicht wird dieser so diskrete Schriftsteller einmal von sich selbst sprechen. Das Problem in diesem Formbegriff ist eben einmal das von sich selbst sprechen, das erläutere ich gleich noch. Es gibt noch zwei andere, die sehr, sehr wichtig sind. Das ist, wenn ich einen Formbegriff verwende, bin ich gezwungen, anders als Hegel, auszuweisen, wie und wann historisch bestimmte Formen als geltend, als allgemein gültig anerkannt worden sind. Und darum geht es eigentlich im Ganzen. Und der Philosoph, der für mich dieses Problem gelöst hat, das ist Alfred Sohn-Rethel. Und diesen Zugang zu dieser Problemlösung von Alfred Sohn-Rethel, diesen Zugang, glaube ich, dass man den mit Sartre sehr gut illustrieren kann. Auf jeden Fall mal weiter bei der Sartre-Sache. Sartre beschließt, sagen wir es derart verkürzt, nicht das Formproblem zu lösen, das in der Tat darin besteht, die innere Beziehung des individuellen Denkens zu den allgemein akzeptierten Denkformen erkenntnistheoretisch aufzuschließen, sondern das aller Ontologen. Er fasst das Sein anders als sie bisher. Was er als Sein bestimmt, ist die menschliche Existenz, der gegenüber der Einzelne so etwas wie ein Seiendes ist. Von dieser, von mir natürlich Heidegger entlehnten Ausdrucksweise würde Sartre sich zwar glatt distanzieren, aber sie liegt in diesem hier zur Debatte stehenden Sachverhalt in der Logik der Sache. Um zu zeigen, wie sehr, wenn auch auf diesen einen Punkt beschränkt, Sartre dann doch auf Heidegger rekurriert, sei eine zentrale Stelle aus der Einleitung von Der Idiot der Familie zur Erläuterung, das ist eigentlich sein Hauptwerk, was er erst gegen Ende seines Lebens festgestellt hat, Und das umfasst sage und schreibe 4.500 Seiten und dreht sich einzig und allein um eine Person, nämlich Gustave Flaubert. Also ein Satz, ein zentraler Satz daraus sei zitiert: Ein Mensch ist niemals ein Individuum. Man sollte ihn besser ein einzelnes Allgemeines nennen, von seiner Epoche totalisiert und eben dadurch allgemein geworden, retotalisiert er sie, indem er sich in ihr als Einzelheit wieder hervorbringt. Ist zwar kompliziert, das Zitat, aber ich hoffe, es ist einigermaßen klar, dass es immer um dieses Problem geht. Was hat der Einzelne, das Individuum, mit einem Allgemeinen wie der Gesellschaft oder der Natur oder Gott? Wie geht das eine in das andere über? Wie komme ich zu einem Begriff von diesem Allgemeinen? Selbstredend weiß Sartre, dass diese Zusammenziehung von Einzelheit und Allgemeines zu einem einzelnen Ausdruck, also einzelnes Allgemeines, auf etwas erst noch zu Synthetisierendes zielt. Den Bruch zwischen den einzelnen Subjekten und der Situation, in die sie gestellt sind, als totalisiert auf der einen und retotalisierend auf der anderen Seite näher bestimmt, immer erst noch überbrücken zu müssen. Doch, und das ist entscheidend, diese Synthese erfolgt bei ihm vermittlungslos. Anders jetzt, ich komme mal wieder auf den Habermas zurück. Bei Habermas Hauptwerk heißt er eine Theorie des kommunikativen Handelns. Und das ist eigentlich so eine ähnliche Konstruktion wie die von dem einzelnen Allgemeinen. Aber Habermas hat an keiner Stelle seines Werks das Bedürfnis, er verspürt das Problem, dass es ja eigentlich darum ginge, Kommunikation und Handeln als Gegensatz zu überbrücken, indem man sagt, wie bringt Kommunikation Handeln, wie handeln Kommunikation hervor. Und das macht Sartre, das ist Sartre bewusst, dass er nicht mit solch einem Ausdruck einfach das Grundproblem einfach verschweigt, verdrängt, zum Verschwinden bringt. Die Hervorbringung, von der hier die Rede ist, ist ein einfacher Akt der Überbrückung, ist ein Prozess im Allgemeinen, keine Vermittlung im Sinne Hegels, ist also genauso gefasst, wie Heidegger das Seiende in das Sein gestellt sieht. Und da hilft es wenig, dass Sartre in diesem Zitat eine Wechselseitigkeit unterstellt, die für Heidegger so nicht gilt. Und ebenso wenig kann ihm hier helfen, dass in seinem Begriff der Existenz das Seiende vor dem Sein eindeutig Vorrang genießt, so sehr dies einen jeden waschechten Heideggerianer auch auf die Palme bringen muss. Ich weiß natürlich auch nicht, wie viel Heidegger-Vorkenntnisse hier vorhanden sind und so weiter. Aber ich lasse es jetzt einfach mal weg. Man kann eben noch einiges zu der Beziehung, weil besonders von Adorno wurde Sartre ja vorgeworfen, ein Heidegger, und Marcuse wurde Sartre vorgeworfen, waschechter Heidegger-Schüler zu sein. Und es gibt eben eine Diskussion darum, inwiefern Sartres Heidegger-Interpretation auf einem einfachen Übersetzungsfehler beruhen, eben das Dasein von Heidegger, dass das mit être humain übersetzt wurde, was menschliches Sein heißt und was ja nun ziemlich genau das Gegenteil ausdrückt, was Heidegger mit dem Dasein meinen wollte, nämlich eben kein menschliches Sein, also nicht unbedingt menschliches Sein, aber das. Also das, ich bin mir sicher, dass Sartre da genau wusste, worüber er da redet, wenn er das anders fasst, lasse ich jetzt alles weg. Um Missverständnisse ja gar nicht erst aufkommen zu lassen, sei betont, dass diese existenzial-ontologische Anleihe Sartres einzig diese Bestimmung betrifft, die des im Begriff der Existenz zusammengezogenen einzelnen Allgemeinen. Und dass sich jeder, bevor er sich darüber mokiert, zunächst an die eigene Nase fassen muss, ob ihm nicht, und sei es noch so versteckt, derartige ontologische Fehler, die allesamt auf einen nicht begründeten Schluss vom Besonderen auf ein Allgemeines stecken, in seinem Denken intuitiv nicht auch unterlaufen. Ein Paradebeispiel aus jedem Beginn der Philosophie: Wenn jemand anfängt zu philosophieren, dann taucht irgendwann die Frage auf, ist der Tisch, den ich hier vor mir habe, was anderes als der Tisch im Allgemeinen? Oder was ist überhaupt der Tisch im Allgemeinen? Gibt es den Tisch, dem Allgemeinen überhaupt? Oder ist, was ist das? Ist das eine Realität oder ist das eine Konstruktion oder sonst was? Sartre verschweigt, verleugnet oder versteckt seine ontologische Lösung jedenfalls nicht. Und das darf man durchaus würdigen. Seine Kritiker sind nämlich aufgerufen, eine Lösung zu finden, die seiner überlegen ist. Und das ist alles andere als einfach. Wie schon gesagt, mit dem profanen Beispiel auf den Tisch und so weiter, ist es, das durchzieht eigentlich die ganze, dieser Universalienstreit, durchzieht im Grunde die gesamte Philosophiegeschichte. Und man, um ein bisschen moderner zu werden, also die Gehirnforschung redet ja auch dauernd über Gehirn und so weiter. Aber wenn man sich das mal genauer überlegt, das Gehirn, von dem die dauernd reden, das hat noch nie einer gesehen. Das ist eine Verallgemeinerung. Es gibt immer nur Einzelne. Wie man von dem einzelnen Gehirn auf das Gehirn kommt, ist ein zutiefst ungelöstes Problem. Im Gegensatz zu allen anderen Ontologen, jedenfalls reicht Sartre diese eine Bestimmung der Existenz zur Kennzeichnung seiner Ontologie aus. Alles Weitere ergibt sich bei ihm aus der Betrachtung des einzelnen Subjekts und lässt sich anhand eigener Erfahrung überprüfen, bestätigen und verwerfen. Oder verwerfen. Auf den ersten Blick scheint Sartres Ontologie auch vollkommen unproblematisch. Denn wenn es mir gelingt, aus den Vorgängen im Einzelnen eine Logik oder auch eine Form zu eruieren, bei Sartre die inneren, notwendigen Beziehungen von Freiheit, Verantwortlichkeit, Aufrichtigkeit, Wertung und so weiter, das sind so die Themen, die er in das Sein und das Nichts abhandelt, zueinander, dann gilt diese Logik, diese Form, auch für alle anderen Einzelnen, meint man ja, intuitiv. Doch die Lösung, die Sartre gewählt hat, um das Geltungsproblem, darum geht es ja im Grunde, ich muss zeigen, warum gilt, worin, wo liegt der Beweis für die Geltung dieses Allgemeinen, zu lösen wird zum Strick, an dem sie sich aufhängt. So sehr sich in Sartres Philosophie all ihre Aussagen in ihrer Geltung auf den vereinzelten Leib des Individuums beziehen lassen und so wenig er dazu auf anthropologische Bestimmungen zurückgreift, die ja seine einfache Existenzbestimmung mit transzendentalen, in der Tat nicht beweisbaren Verallgemeinerungen aufladen würden, der Mensch gilt ihm doch als so etwas wie ein Gattungswesen, ganz in aristotelischem Sinne. Und damit verlagert sich das darin enthaltene Problem, etwas als im Allgemeinen existierend anerkennen zu müssen, ohne angeben zu können, mit welcher Berechtigung das überhaupt geschieht, nur in den Begriff der Existenz selbst. Wie bei Aristoteles etwa auch in die Aporie des unbewegten Bewegers. Zwar ist bei Sartre die Freiheit keine Bestimmung des allgemeinen Menschen, sondern bestimmt, wie alle anderen Bestimmungen auch, allein die Existenz des je Einzelnen, dies aber alle Menschen gleichermaßen, was ohne vorausgesetzte Existenz auch in einem unhinterfragt als geltend vorausgesetzten Allgemeinen nicht nachvollzogen werden kann. Zwar impliziert Sartres Existenzbegriff für sich durchaus keine Logik, keine Form und auch keine Substanz als je Allgemeines, denn das lief auf einen Strukturalismus hinaus. Alles, was von Heidegger bewusst im uneindeutigen Graune gelassen wird, im ominösen Sein mal verschwindet und mal irgendwoher in den verschiedensten Gestalten unter der Hand wieder auftaucht, ist bei Sartre eindeutig klargestellt. Die menschliche Existenz hat keine Form, ist nicht Substanz und erst recht nicht Subjekt, sondern ist so etwas wie eine ontologische Krücke im Übergang vom Besonderen zum Allgemeinen und umgekehrt. Auf die seine Philosophie aber so wenig verzichten kann, wie die Kantsche auf das Transzendentalsubjekt, die Hegelsche auf den Geist und eben auch die Heideggerische auf das Sein. Denn ansonsten könnte die Logik der Bestimmungen, die Sartre am Einzelnen entwickelt, unmöglich auf alle anderen bruchlos übertragen werden. Sartre bliebe, und das weiß er genau, siehe seine ausführlichen Erörterungen zu diesem Thema am Beginn von das Sein und das Nichts, im Solipsismus hängen. Solipsismus ist eine Philosophie, sagen wir so, die eben irgendwie nicht anders kann, als zu sagen, die Welt, wie ich sie wahrnehme, wird von mir allein als Individuum konstruiert. Es gibt ja kein äußeres Allgemeines. Es gehört gerade zu den Gründen, warum Heidegger die philosophische Zunft so fasziniert, dass er nicht nur um die philosophischen Fehlschlüsse der Aufklärung herumzukommen scheint, dass Descartes' Folgerung vom subjektiven Denken auf objektives Sein so nicht haltbar ist. Descartes, ich denke, also bin ich. Dass diese Logik so nicht haltbar ist, das hatte sich längst herumgesprochen. Sondern gerade auch um die ontologische Gattungs- bzw. Formbestimmungen aller Aristoteles und erst recht um solche Krücken wie die von Sartre. Bei Heidegger ist das Verhältnis zwischen Einzelnem und Allgemeinem im Ganzen, um was es auch immer gehen mag, obsolet, ist aufgelöst in der Formel Seiendes ist oder in welch andere derartige Sprachspielereien. Das Verschwinden dieser Differenz und aller anderen, bis auf die nahezu bedeutungslos, als bedeutungslos behauptete ontologische, auch immer gefasst sein mag. Sartres Existenzbegriff stellt aus der Perspektive der Existenzialontologie zwar einen für sie nicht zu akzeptierenden Rückschritt hinter den von ihr so bejubelten Stand der Überwindung aufklärerischen Denkens dar. So sehr dieser angebliche Rückschritt unsererseits auch als Fortschritt begrüßt werden könnte, gerade weil Sartre die Existenz, anders als Heidegger das Sein, nicht vollkommen im Unbestimmten lässt, sondern sie unmittelbar als Humanum begreift, handelt er sich unweigerlich auch die Problematik wieder ein, die Existenzialontologie mit Heidegger gelöst zu haben glaubt und nun die entscheidende Schwachstelle seines philosophischen Entwurfs markiert. Die Existenz des einzelnen Menschen als Exemplar des Menschen im Allgemeinen mag noch so evident sein, auch die Existenz Gottes ist dem Gläubigen in derselben Unmittelbarkeit evident. Diese Evidenz beweist dessen Existenz, die Existenz eines den einzelnen Menschen überschreitenden Allgemeinen, schlicht und einfach nicht. Und diese Schwachstelle ist umso gravierender, als Sartre sich damit selbst widerspricht, da doch sein philosophischer Entwurf sich geradezu dadurch auszeichnet, derartige Verallgemeinerungen ansonsten der Unaufrichtigkeit zu überführen. Man kann auch anders fragen, und dann sollte die Evidenzproblematik sofort deutlich werden. Sartre mag noch so wenig Solipsist, Konstruktivist oder gar Subjektivist bzw. Objektivist sein, dass er das all das nicht ist, dass er diese philosophisch falschen Positionen nicht vertritt, das beweist er in all seinen Texten. Aber wendet er, wenn er den Menschen als leiblich Besonderen im leiblosen Allgemeinen, und da ist es gleichgültig in welchem, Existenz, Gattung, Sein, Gott, Natur und so weiter bestimmt, nicht denselben Taschenspielertrick an wie Heidegger, wenn dieser aus der Existenz der Frage nach dem Sein messerscharf darauf schließt, dass das Sein existiert. Umschifft er damit nicht genauso elegant wie jener und mit ihm der Positivismus im Übrigen ja erst recht, die Notwendigkeit, den ontologischen Gottesbeweis eigentlich führen zu müssen, aber es nun einmal nicht zu können. Also, ich glaube, oder Klärung, was ontologischer Gottesbeweis ist, das ist eine Leistung Kants, die kein Philosoph ihm abstreiten kann. Es ist die Frage danach, ob aus der Logik ein höchstes Allgemeines folgt, wenn aus der Logik, aus Begriffsbestimmung ein höchstes Allgemeines Volk, damit noch lange nicht gesagt ist, dass dieses Allgemeine auch existiert, sondern man kann das einfach nicht beweisen, dass wenn man einen Begriff von etwas hat, auch die Sache, die der Begriff bezeichnet, existiert. Führen kann Sartre ihn nur im Hinblick auf die Freiheit der Reflexion, und dort kann er das tatsächlich, denn dort ist der Name der Freiheit mit der Sache identisch, in einem von aller Allgemeinheit abgeschlossenen Individuum also, nicht aber für den Übergang von diesem in ein Allgemeines, beziehungsweise gar zum Beweis der Existenz dieses Allgemeinen. Mal gucken, wo haben wir jetzt? So, 5:09. Gucken, ob ich was auslassen kann. Ich mache einfach mal weiter. Bei Sartres Bestimmung des Menschseins handelt es sich, so inhaltsleer sie auch gefasst sein mag, keinesfalls um eine bloß nominalistische Definition, um eine Frage also, um die kein Streit lohnt und die als solche keinerlei Einfluss auf die Logik seines philosophischen Entwurfs hätte, denn dann hätte er ja auch auf den Begriff der Existenz verzichten können. Besonders in Was ist Literatur? Zum Beispiel dient Sartre dieser Allgemeinbegriff vom Menschen als Letztbegründung für die Notwendigkeit eines jeden, zumindest soweit er die Literatur zu seinem Beruf gewählt hat, sich für die Freiheit zu engagieren. Ich erinnere daran, Freiheit ist kein Trieb im Menschen, der sich ausleben will, sondern Sartre braucht unbedingt diesen Begriff des Engagements, dass er auch bewusst diese Freiheit in der Situation, in der Gesellschaft realisieren will. Die in das Sein und das Nichts bestimmten Begriffe Freiheit, Aufrichtigkeit und vor allem der Verantwortung werden hier an der Begriffsgruppe der Literaten im Konkreten ausbuchstabiert. Auffallend ist schon an diesem Werk, wenn auch noch nicht so deutlich wie in seinen späteren Schriften, dass es Sartre, wenn es ihm um Situationsanalysen geht, also um Analysen von Gesellschaft, also das, was Marxisten als Gesellschaftsanalyse bezeichnen würden, möglich zu sein scheint, besonders bezüglich der Verantwortlichkeit der Subjekte für ihre Entscheidungen, pragmatische Einschränkungen einzuführen, die von seinem philosophischen Entwurf so gar nicht gedeckt sind. In der Frage dieser Letztbegründung der Notwendigkeit für ein bestimmtes Engagement hätte Adorno, der sich in seinem Engagement-Aufsatz, das ist ein Aufsatz, in dem er sich, der einzige, mit dem er sich intensiv mit Sartre auseinandergesetzt hat, also auf dieses Was ist Literatur bezieht er sich dort ausschließlich. Hier hätte in dieser Letztbegründung hätte Adorno eine Basis für eine immanente Kritik an Sartre gehabt, aber das entgeht ihm. Man kann es auch so sagen. Adorno hätte zeigen können, dass Adorno, wie er am Beispiel der Resistance noch einigermaßen verständlich darzulegen vermag, nicht nur gegenüber den Erfordernissen Politik, Beispiel der Resistance, das hatte ich auch in dem Buch, habe ich es vorher erläutert. Sartres Philosophie ist eben, wenn sie sich auf die Freiheit bezieht, dann ist es philosophisch, erkenntnistheoretisch völlig korrekt. Und wenn sie sich auf die Situation bezieht, auf die Praxis, hat das eine unendlich wenig miteinander zu tun. Diese Überbrückung muss er immer leisten und da kommt Sartre ganz einfach auch zu solchen Folgerungen wie die, Wenn unter den Bedingungen der Resistance oder des Kampfes gegen die deutschen Besatzer bleibt es gar nicht aus, dass ich als Philosoph einfach hinten anstehen muss und diese Praxis, die dort betrieben ist, so kritisch ich die auch empfinde, die muss ich einfach mittragen im Interesse der Sache. Was er hier eben noch einigermaßen verständlich darzulegen vermag, ist bei Sartre eigentlich notorisch, so, weil er ständig der Versuchung zu erliegen scheint, seine eigene Philosophie zu dementieren. Die Notwendigkeit eines Engagements für die Freiheit bei einem Literaten, das heißt dessen Verantwortlichkeit für seine Berufswahl, anders zu gewichten als etwa bei einem Lokführer, das Beispiel kommt explizit bei ihm vor, mag intuitiv einleuchten. Philosophisch gedeckt ist diese Unterscheidung bei Sartre aber ganz und gar nicht. Man kann sich kaum des Eindrucks erwehren, dass dieser Lokführer bei Sartre von einem politischen Engagement sogar prinzipiell befreit ist. Eine Einschränkung, die dem Urteil gleichkommt, er hätte das Sein und das Nichts nur für Literaten geschrieben. Also auch für die Palästinenser nicht, denn die nimmt er von der Verantwortung für ihre soziale Misere vollständig aus. Im Gegensatz zu den Arbeitern im Westen, deren Untergang ist, wie das ihrer Unterdrücker, folgt man Sartres Vorwort zu Franz Fanons, die Verdammten dieser Erde, gar eine von der Geschichte beschlossene Sache. Ansonsten hat Sartre einen Geschichtsbegriff, der durchaus mit dem der kritischen Theorie übereinstimmt, aber genau in diesem allerschrecklichsten seiner Schriften, diesem Vorwort zu diesem Fanon, wirft er das einfach alles über den Haufen. In seinem philosophischen Entwurf verhält sich die Sache dagegen eindeutig ganz anders. Hier ist jeder Einzelne für alles, was Menschen im Hinblick auf ihre Zukunft entscheiden, voll verantwortlich, zumindest was die Situation betrifft, in die sie sich hier gestellt haben oder gestellt worden sind. Sartre geht in seinem philosophischen Entwurf davon aus, dass ein jeder wollen muss, dass alle seine Mitmenschen seine Entscheidungen mittragen, anerkennen, ihn am Ausleben seiner Freiheit so wenig wie möglich hindern. Womit er im selben Maße wie für sich verantwortlich auch dafür ist, wie sie die anderen entscheiden. Einschränkungen der Verantwortlichkeit aller an irgendeinem Weltgeschehen Beteiligten lassen sich auf der Grundlage seiner Philosophie grundsätzlich nicht formulieren. Und so sieht er sich vor allem in seinen politischen Schriften gezwungen, diese seine Philosophie im Interesse einer ihr widersprechenden Realität ständig pragmatisch zu relativieren. Diese Verkehrung im Begriff der allgemeinmenschlichen Existenz, die darin besteht, in ihrer Allgemeinheit keine Realbestimmungen außer sich selbst enthalten zu sollen, im Verlauf der Entfaltung aber unter der Hand mit realen Bestimmungen, die die anfänglich behauptete absolute Geltung relativieren, aufgeladen werden zu müssen, unterlaufen Sartre in derselben Weise und aus denselben Gründen wie Heidegger. Den Grund dafür, bei letzterem sieht die kritische Theorie daran, dass dieser neben dem Begriff der Form als für seine Philosophie zentrale vor allem den der Vermittlung und den einer Vernunft, die einer Pragmatik eine Basis verschaffen könnte, nicht anerkennt. Ob aber überhaupt und wenn ja, wie die Lösung des Formproblems auf ontologische Krücken à la Sartre verzichten kann, das ist eben noch eine Frage, die an anderer Stelle zu zeigen ist. Anders als Heidegger, bei dem die Kategorien Form und Vermittlung in Sein und Zeit vollkommen verschwinden, lässt Sartre sie zwar, solange sie den Vorrang der Existenz nicht in Frage stellen, gelten, als so etwas wie Hilfsmittel zur Analyse von Situationen. Wenn es um diese geht, hat er keine Schwierigkeiten, sie, sofern sie die Erkenntnis einer Sache, denen in Anspruch zu nehmen. Und Adorno nennt Sartre deswegen eigentlich völlig zu Recht einen Eklektiker, das heißt einer, der sich aus den, wenn es um Situations- oder Gesellschaftsanalysen geht, tatsächlich von seiner Philosophie auf den ersten Blick ziemlich unbeeinflusst bedient, was immer ihm passt. Da bedient sich bei Hegel, bei Kant, bei den Stalinisten und so weiter. Unter der einen Bedingung, dass das, was er dort nimmt, nicht den Vorrang von dem gewinnt, was er Existenz nennt. Wo es aber um die Beziehung von Subjekt zu Subjekt geht, dort will er ohne Formen im Kantschen transzendental-logischen oder Vermittlungen im Hegel-dialektischen Sinne auskommen, denn deren Hypostasierung gilt ihm als Ursache für die Folgen des Nationalsozialismus. Das hatte ich schon erklärt. Damit entgehen ihm aber wesentliche Bestimmungen der Realität. Dennoch, in ihrer individuellen, in tatsächlichen Situationen befindlichen Existenz, und das muss Sartre wieder zugestanden werden, spielt die bisher rein logisch kritisierte Ontologie und die daraus folgende Widersprüchlichkeit seiner Philosophie in Bezug auf die Verallgemeinerbarkeit ihrer Begrifflichkeit ebenso wie die Existenzialontologie Heideggers keinerlei Rolle mehr. Hier konzentriert sich Sartre allein auf die Bestimmung des Einzelnen als frei. Vom Einzelnen aus betrachtet beziehen sich bei ihm Subjekt und Subjekt ohne jede sie transzendierende Logik aufeinander. Sie bilden eine Beziehung aus, in der der eine den anderen in dessen Freiheit negiert, negieren muss, sie aber auch anerkennen muss, wenn er vermeiden will, vom anderen als bloßes Objekt behandelt zu werden. Auf dieser Ebene, der gesellschaftlichen, die für Marxisten ja die einzig relevante ist, kommt Sartre tatsächlich ohne ontologische oder sonst wie konstruierte logische Krücken aus. Man kann auch sagen, Sartre ist Ontologe, argumentiert aber transzendentallogisch. Oder auch, die Ontologie ist in Bedingung der Möglichkeit von Philosophie, sie ersetzt in seiner Transzendentallogik das Transzendentalsubjekt von Kant. Und ihm auf dieser Ebene zu widersprechen, ist weit schwieriger als die Kritik seiner Ontologie, da, wenn es um die unmittelbare Konfrontation von Subjekt mit Subjekt geht, die Beweispflicht dafür, dass hier ein transzendentales Drittes existiert, das der menschlichen Existenz zumindest gleichrangig sei, eindeutig beim Kritiker an Sartres Philosophie liegt. Und zudem, auch wenn der Begriff der Existenz im Allgemeinen als menschliches Sein sich dem Gattungsbegriff analog, auf kaum mehr als auf Evidenz berufen kann, sich damit ja längst noch nicht all das auch als falsch erwiesen hat, was Sartre über die individuelle Existenz ausführt. Zumal er bis zu diesem Stand der Argumentation mit gutem Recht darauf verweisen kann, dass die marxischen Formanalysen, solange deren Geltungsproblem nicht gelöst ist und dass das nicht so ist, darauf kann ich mich zum Beispiel auf Helmut Reichelt berufen, der dieses Geltungsproblem in den marxischen Formanalysen ja, unendlich oft immer wieder reproduziert hat und immer sagt, nee, das haben wir noch nicht gelöst. Also Helmut Reichelt ist einer der profiliertesten Marx-Interpreten der neuen Marx-Lektüre. Also das Problem muss man lösen, wenn diese Kritik, die ich bisher an Sartre geleistet habe, tatsächlich fundiert, also auch überwunden werden soll. Ich komme nun zu das wird dann jetzt auch etwas einfacher, glaube ich, praktischer. Dem Abschnitt, den ich als letztes vorlesen werde, den habe ich genannt, das Scheitern der Situationsanalyse. Die Kernaussage des philosophischen Entwurfs von Sartre lautet, das Subjekt ist frei und weil diese Freiheit für alle Subjekte identisch gilt, sie ihre Existenz im Besonderen wie Allgemeinen bestimmt, sind sie, die als Einzelne sich gegeneinander aufgrund ihrer Entscheidungen in dieser Freiheit unmittelbar negieren, als je Einzelne für alles verantwortlich, was in dieser Welt geschieht. Jede Analyse von historischen Situationen, so komplex sie auch immer sein möge, hat sich in Voraussetzung und Resultat vor und nach jeder Wesensbestimmung, es gibt einen berühmten Satz von ihm, die Existenz geht jeder Existenz voraus, hatte ich aber auch schon erläutert, auf diese Verantwortlichkeit zu beziehen, so sehr auch jede Entscheidung von einer Vielzahl von Faktoren äußerer wie innerer Natur noch so stark beeinflusst sein mag. Die Ontologie der Existenz beiseite gelassen. Schon pragmatisch liegt ein Einwand unmittelbar auf der Hand, der dem gesamten Entwurf, so wahr und logisch unabweisbar er ansonsten sein mag, den Garaus zu machen droht. Wenn jeder für alles verantwortlich ist und das ohne jeden graduellen Unterschied, dann läuft dies inhaltlich auf die Aussage hinaus, keiner ist für irgendetwas verantwortlich. Diesem praktischen Argument kann von Sartre weder philosophisch noch logisch etwas entgegengesetzt werden. Sartres Existenzbestimmung, in der der Einzelne inhaltlich als Exemplar seiner Gattung gilt, läuft also darauf hinaus, dass sein Entwurf im Resultat wertlos zu werden droht. Das Diktum, jeder ist für alles verantwortlich, kann im Grunde nichts Sinnvolles bedeuten, da ja keine, und das nicht nur logisch nicht, auch keine durch Erfahrung vermittelte Negation, keine Differenz eingeschrieben ist. Das aber fällt auf die Freiheit, auch wie Sartre sie fasst, natürlich zurück. Sie mag tatsächlich existieren und kein ernstzunehmender Philosoph, auch ein gerader Hegel ja nicht, bestreitet das, aber für die Fragen, die den Kritiker bewegen, droht sie belanglos zu werden, polemisch, ist sie nichts als die bloße Freiheit, 2 plus 2 auch 5 sein lassen, also der Vernunft bzw. jedem in Geltung gesetzten Allgemeinen auch widersprechen zu können. Dasselbe wie mit der Verantwortlichkeit lässt sich auch im Hinblick auf die Verbindlichkeit der Entscheidungen der Individuen durchexerzieren. Diese Verbindlichkeit ist so absolut zu denken wie die Verantwortung. Die Negation der Freiheit in einer Entscheidung ist nicht wieder rückgängig zu machen. Aber jede Entscheidung, so sagt uns die Erfahrung, beruht auf einer Vielzahl von Vorangegangenen, wird von Künftigen relativiert, ergreift mal mehr, mal weniger Macht über die Existenz. Sartres Werke nach das Sein und das Nichts, all seine philosophischen, politischen, literarischen und künstlerischen Entwürfe, können zwar als Anwendung seiner, so nennt er das, regressiv-progressiven Methode gelesen werden, der es darum zu tun ist, die Einflüsse, die Entscheidungen aufeinander ausüben, dem Grad ihrer Verbindlichkeit gemäß auszudifferenzieren. Und da gibt es auch wie er das macht, wie er das komprimiert und verständlich darlegt. Da gibt es ein Theaterstück von ihm, Schmutzige Hände, das auch Adorno sogar des Lobs für würdig erachtete. Sartres Werke nach das Sein und das Nichts, ach, das habe ich schon vorgelesen, das Differenzprinzip, das Principium Individuationis, das Sartre hier zur Anwendung bringt, zweifellos zur Anwendung bringt, begründet er aber nicht, Er macht es noch nicht einmal zu einem Gegenstand seiner Ausführungen. Das hat er mit Heidegger wieder gemein. Einzig die Zeit ist es bei beiden, die eine Differenzierung des einen von einem anderen vom Prinzip her erst ermöglicht, wobei aber festzuhalten bleibt, dass gegen Sartres Zeitbegriff, da er ihn im Subjekt verortet und nicht in einem ominösen Sein wie Heidegger, nichts einzuwenden ist. Er taucht damit aber nicht als Differenzprinzip für die Objekte, für die Sachen selbst, die Dinge an sich. Hier bleibt er in seinen Situationsanalysen einer empirischen Evidenz verpflichtet, die wissenschaftslogisch einer Pragmatik folgt, die von der Berechtigung ihrer Geltungsansprüche nichts wissen will. Am konsistentesten noch eingelöst hat Sartre sein Postulat einer synthetischen Verbindung von Philosophie und Situationsanalyse in Der Idiot der Familie, allerdings nur, was die Beziehung des Subjekts, in diesem Fall Gustave Flaubert, zu seiner Familie, den politischen Bewegungen und sonstigen Umständen seiner Zeit anbelangt. Besonders hervorzuheben wäre hier die hier auf nahezu jeder Seite vorhandene, wenn auch selten ausgewiesene Übertragung der Psychoanalyse auf seinen Gegenstand. Hier gibt es auch keine Probleme mit dem Ausweis der Geltung. Allerdings wäre dazu kritisch anzumerken, dass es Sartre auch in diesem Werk nicht gelingt, aus dem Einzelfall, das ist das Subjekt Flaubert, Begriffsbestimmungen zu eruieren, die in Konstellationen, das ist so einer der Begriffe von Adorno, mit denen er versucht, mit der Komplexität der Gesellschaft umzugehen, dass man sie in Konstellationen fassen müsste, die die gesellschaftlichen Beziehungen auf den Begriff bringen, verallgemeinert zur Darstellung bringen lassen. Und nicht unerwähnt bleiben darf, dass, wie schon in Fragen zur Methode der Einleitung zu jenem Werk über Flaubert angelegt, seine Studie immer dann enorm verflacht, wenn er auf die Klassenanalyse des Arbeiterbewegungsmarxismus zurückgreift. Im Prinzip, von seinem Prinzip aus darf er das ja, aber dann jagt die eine Phrase wirklich tatsächlich die nächste. Das ganze Unternehmen, Sartre auf einen Erkenntnisgewinn für die kritische Theorie hinzubefragen, scheint gescheitert, also eigentlich überflüssig gewesen zu sein. Keinesfalls kann es darum gehen, hier irgendetwas zu retten. Doch es sei der Versuch unternommen, zu untersuchen, was aus Sartres philosophischem Entwurf dann wird, wenn man dessen Ontologie, die unmittelbare Identität von Besonderen, dem leiblich begrenzten Einzelnen und Allgemeinem quasi aufschließt. Das heißt, Sartres Entwurf für diesen Einzelnen gelten lässt, und das war auch zu zeigen, auf das Individuum bezogen ist er nicht zu widerlegen, aber den Übergang zum Allgemeinen, ohne den eine allgemeingültige Aussage über Einzelnes gar nicht möglich ist, anders fasst. Und zwar mittels des Formbegriffs von Marx und der kritischen Theorie und so, dass dann der Begriff der Verantwortlichkeit der Einzelnen für ihre Entscheidungen womöglich einen bestimmten, also nicht belanglos allgemeinen Sinn erlangt. Worum es dabei ganz besonders gehen muss, ist, dass so sehr sich die Beziehung der Subjekte untereinander auch als über in real ausweisbaren Verdinglichungen fixierte Formen vermittelte erweisen sollten, darin nicht verloren geht, dass auch in heutigen gesellschaftlichen Verhältnissen, wie zu allen Zeiten zuvor, ja ausschließlich, überall noch Beziehungen zwischen Subjekten anzutreffen sind, genau wie Sartre sie als unvermittelt darstellt, so sehr sie auch nur in gesellschaftlichen, das heißt kapitalvermittelten Formen erscheinen können. Es gibt zum Beispiel in einer Zweierbeziehung, etwa zwischen Mann und Frau, unmittelbare Bindungen, reflexionslose gar, wie die zwischen Hund und Herrchen, etwa direkt durch das Begehren hervorgerufene, die man nicht außer Acht lassen kann. Beziehungen, die der Behaviorismus tatsächlich erfasst und die Sartrisch, also ohne ein hinzutretendes autonomes Drittes, sei es der Staat, sei es die Vernunft, sei es das Geld, das Verhalten bestimmen. Reizreaktionsschemata beim Behaviorismus, Lohn, Strafe und so weiter. Das Kapital beweist zwar gegen Sartre, und dies ist nach Marx dessen historische Mission, dass dies vom Prinzip her auch immer anders möglich ist. In jede Beziehung kann in dieser Gesellschaft der Wert, was immer das genauer ist, als das sie Vermittelnde hinzutreten, woraus folgt, dass wenn an die Stelle des Kapitals die Vernunft getreten sein sollte, die auch die unmittelbare Gewalt aus diesen Beziehungen vom Prinzip her abgezogen werden könnte, gegen die Vorstellung einer durchgängigen und einheitlichen Vermittlung aller Beziehungen im Kapital durch den Wert muss aber darauf bestanden werden, dass wir zum Beispiel die Verabsolutierung der Familie in den Fernsehsoaps anzeigt, das Kapital zur Realisation seiner Vermitteltheit, gerade auch das in Unmittelbarkeit Gehaltene zu würdigen weiß. Ganz besonders die Familie suggeriert, wie Gerhard Scheidt festgestellt hat, es gebe so etwas wie einen gemeinsamen Leib, der Weg zur Volksgemeinschaft als dem einzigen Leib aller Volksgenossen und Genossinnen ist von hier aus nicht mehr weit. Dieser macht jede historische Mission des Kapitals zunichte. Das heißt, dass das als unvermittelt im Kapital Erscheinende vermag die Vermittlung durch den Wert durchaus zu negieren, aber deshalb noch lange nicht auch diese Gesellschaft als einer vom Kapital konstituierten, die diese Art praktizierte Negation führt in die Vernichtung, in die Barbarei. Bei Sartre, um es zusammenfassend salopp auszudrücken, treten sich Subjekt und Situation ständig gegenseitig auf die Füße. Daraus folgt, dass die Trennung zwischen Existenz und Praxis, so wie Sartre sie aufgemacht hat, von ihm selbst nicht durchgehalten werden kann. Sie ist auch, so viel steht fest, unhaltbar. Aber daraus kann und darf nicht gefolgert werden, man müsse sich nun auf den Weg begeben, Theorie und Praxis, Denken und Handeln und so weiter als Einheit zu begreifen. Bei diesem Postulat handelt es sich um eine der gängigen Phrasen progressiv sich dünkender Linksintellektueller, mittels der synthetisches Denken durch analytisches ersetzt, also Kritik für unmöglich erklärt wird. Die Differenz von an sich und für sich oder unspezifische, die zwischen Mensch und Natur ist nicht auflösbar. Es gibt keine prima Philosophia. Es kann also nur darum gehen, diese Trennung anders zu fassen als Sartre, um dessen Fehler zu vermeiden. Der bisherige Aufwand der Kritik an Sartre kann sich gelohnt haben, wenn der neuen Marx-Lektüre und auch der kritischen Theorie, selbst wenn sie der aktuellen gesellschaftlichen Wirklichkeit natürlich von vornherein gerechter werden als Sartre, ein bisher ungelöstes Problem nachgewiesen werden kann, zu dessen Lösung, in Anführungszeichen, seine Philosophie der Freiheit einen Beitrag leisten kann. Jetzt habe ich etwas schneller gelesen, bin aber jetzt fertig.